Ja. Also deswegen der Titel Finale des Universalismus als Quintessenz, der hier so versuchen, den Islamismus in die Bewegung eigentlich der Verallgemeinerung bürgerlicher Formen, also nationalstaatlicher Formierung im 20. Jahrhundert darzustellen. Und mit dem Spezifikum Islamismus in Form von terroristischen Netzwerken. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, natürlich hier so es ist zwar ein Durchzieher durch die Geschichte der Modernisierung, allerdings ist dann als Spezifikum der Herausentwicklung von der Entstehung von islamistischen Terrornetzwerken. Ich werde mich dann zum Schluss auf Bin Laden und einige Aussagen von Bin Laden, El-Sadahiri und Sahin Kutub beziehen. Also als kleiner Wegweiser, also durch das Referat. Zunächst mal als sozusagen der Hintergrundnahme meines Referats, gehe ich also davon aus, dass das, was mit einer Weltgesellschaft als Resultat der Durchsetzung der Machtproduktion global gesehen zu tun haben. Jetzt unter dem Spezifikum einer kulturalistischen Konfrontation zwischen Westen und Islamismus, Kampf der Kulturen. Der erste Teil des Referats wird sich also auf den Westen beziehen, also Formen der Selbstlegitimation bürgerlicher Werte in dieser Auseinandersetzung vom Westen und Islamismus. Und als sozusagen Einführung, ein kurzer Schwenk auf das Konvertitenproblem oder das Phänomen eigentlich des Konvertitentums. Das habe ich jetzt gestern auch gesehen im Kölner Express. Die haben auch hatten so einen Aufmacher mit diesen Terrorbombern, die also vom Jahr aufgeflogen sind oder die entdeckt worden sind. Also das ist dann der erste Teil. Der zweite Teil stellt dann eigentlich also von der Form her eine Zumutung da vielleicht. Ich hoffe mal von Inhalt weniger. Dass wir versuchen, also den Islamismus einzuordnen in die Entwicklung von Nationalstaatlichkeit als Gegeneinander von Allgemeinheitsstandpunkt und Privatinteresse. Also das ist sozusagen die Quintessenz der bürgerlichen Rechtsform. Also einerseits die Konstitution der privaten Einzelnen und als notwendiger Gegenpol der Standpunkt der Allgemeinheit, nämlich des Staates und des Rechts, des Gesetzes. Dieser Teil wird dann also vier Punkte umfassen. Also kurzer Schwenk Kolonialismus, nationale Befreiungsbewegung, Antiimperialismus. Übergang in den 60er, 70er Jahren also zu religiös motivierten Befreiungen, sogenannten Befreiungen, Befreiungsbewegung des Volkes. Und zum Schluss Balkanja. Okay. So. Mit dem Islamismus ist dem ewigen Reich der Freiheit, also der bürgerlichen Gesellschaft des Westens,